Grenzenlos hören. Hörspielpool. Große Produktionen zum Herunterladen. Mehr Informationen unter www.bayern2.de. Das Signal wurde über Radio gegeben. Ein Cut-up von Katharina Frank. Pünktlich zum 25-jährigen Jubiläum der portugiesischen Nelkenrevolution, bei der die Armee die Diktatur abschaffte, startete eine Zeitung eine Umfrage unter Mittelstufenschülern. Frage: Was verbinden Sie mit dem 25. April? Die Mehrheit antwortete: Die Hängebrücke von Lissabon. Die hieß einmal Ponte Salazar. Um dia, tem alguma lembrança que tenha a ver com o dia 25 de abril? Que aconteceu aqui? Não há nada? Nada. Nem cartão? Alguma lembrança que tenha a ver com o dia 25 de abril? Não, com o dia não. Com o ponto tenho uma coisa qualquer, mas com a ver com isso não. Não. E nunca, nunca houve? Não, penso que nunca houve. Só... Mas aconteceu tudo aqui, mesmo em frente. Tem que haver. Qualquer dia vai haver. Obrigada. Só se for isso. Obrigada. Nada. Adeus. António de Oliveira Salazar führte 1933 in Portugal den Estado Novo ein, den neuen Staat. Eine Verfassung, auf deren Grundlage er eine diktatorische Einparteienregierung errichtete. Er war parallel zu seinem Amt als Ministerpräsident bis 1940 Finanzminister, von 1938 bis 1944 Kriegsminister, von 1966 bis 1972 Außenminister und von 1961 bis 1962 Verteidigungsminister. Nach seinem Tod 1970 wurde Marcelo Caetano sein Nachfolger. Staatspräsident war von 1958 bis 1974 der ehemalige Marineminister Américo Tomás. Als am 25. April 1974 um 0.30 Uhr ein Radiosender das verbotene Lied Grândola Vila Morena einspielte, wissen die rund 200 Offiziere des Movimento das Forças Armadas, dass die Revolution beginnt. O povo é quem mais ordena dentro de ti, ó cidade. Grândola Vila Morena, terra fraternidade. Ich kam nach Lissabon, aber zu keiner Erkenntnis. Das Signal wurde über Radio gegeben. Schon um 22.45 Uhr am Vorabend der Revolution sendet der Radio Club Português das Lied Depois do Adeus nach dem Abschied von Paulo de Carvalho. Und um 0.30 Uhr am 25. April 1974 sendet Radio Renascença Grândola Vila Morena von José Afonso. Zuerst wird der Text verlesen und dann das Lied gespielt, welches mit den rhythmischen Geräuschen marschierender Soldaten beginnt. Es lebe Portugal. In der Zwischenzeit werden militärische Märsche und portugiesische Musik gespielt. Ich lebte damals mit meiner Schwester und den Eltern im Restelo, einem gutbürgerlichen Wohnviertel von Lissabon. Am Morgen watschelt der dicke Nachbar herüber, sagt, wir schicken die Kinder heute nicht in die Schule. Es ist Revolution. O sinal foi dado através da rádio, inocentemente. Qual foi a estação de rádio que transmitiu a canção do Paulo de Carvalho? Paulo de Carvalho foi emissor associado de Lisboa. Às 22h55. E a canção do José Afonso, Grândola Vila Morena, foi transmitida aonde? Foi no Rádio Renascença, cerca da meia-noite e meia hora. Für Nazaré, unser Dienstmädchen, findet die Revolution nicht statt. Sie passt nicht in ihren Tagesablauf und wird daher nicht zur Kenntnis genommen. O que é que estamos aqui é simples e lógico. Algo está mal. Aber was sich hier ereignet, das ist die Befreiung des Landes durch die portugiesischen Streitkräfte. Ruhe bewahren. Der Grund unseres Hierseins ist einfach und logisch. Etwas stimmt nicht. Etwas muss getan werden. Da etwas nicht stimmt, muss etwas geschehen. Was für ein Fest. Das Volk strömt in die Baixa. Alle sind voller Neugier, so wie wir. Sie sind genauso schlecht informiert wie wir. Sie sind erleichtert. Ihnen fällt ein Stein vom Herzen. So wie uns. Sie rennen. Viel junges Volk. Viel Gerenne. Irgendwie surrealistisch, so auf portugiesische Art. Es ist eine Revolution, die einfach passiert. Die Leute klatschen. Sie umarmen sich. Sie strömen herbei und stecken den Soldaten Nelken in die Gewehrlose. Inmitten all dieses Enthusiasmus äußert sich eine Stimme mit Klarheit und sagt, dass dies hier nur der Anfang sei. Schweigt dann und verlangt so, dass die Zukunft ausdrücklicher bestimmt werde. Diese Hellsichtigkeit ist hervorzuheben. Diese Militärjunta kann gewiss sein, dass das ganze portugiesische Volk, dass auch die Jungen respektiert werden und dass Platz sein wird für alles, was notwendig ist. Macht Platz! Macht Platz! Ich bin jung! Ich bin jung! Ich will Freiheit für die kommunistische Partei Portugals! Das ist schwierig. Hier fehlen mir die Worte. Geil! Geil! Geil, sagt dieser junge Mann hier, ohne genau zu wissen, was sich zuträgt. Die regimetreuen Militärs in einem Panzerwagen äußern sich so. Seit heute Morgen um 4 ist uns bekannt, was passiert. Wir wissen zwar praktisch gar nicht, was wir hier tun. Wir wissen nichts. Praktisch. Es sind hunderte von Leuten hier. Sie machen das Siegeszeichen. Sie klatschen in die Hände. Ja. Ja. E acabara as canções e depois o amor e depois de nós Brangola de la Morena. Es war unglaublich langweilig. Kurz davor, es passierte nichts. Und hinterher geschah auch nichts. Wieder nichts. Und um 12 Uhr waren alle zu Tisch. Keine Schüsse. Man fragt, ob die Regierung schon gestürzt ist. Wir nehmen an, ja. Der sehr dicke Nachbar kommt angewatschelt, sagt, wir schicken die Kinder heute nicht in die Schule. Es ist Revolution. Der Schulbus hält am Ministerium für Übersee. Wir dürfen wieder aussteigen und laufen zurück ins Viertel. Spielen im Park. Pimmelmänner stehen im Gebüsch wie immer. Nimm die Hand vom Obst. Wir lachen. Viel Gerenne. Stolpern die Treppchen hoch und wieder runter. Robben im Großeinsatz nah an das Haus des Staatspräsidenten heran. 2 Panzerwagen versperren die Straße. Die Soldaten schauen gelangweilt und fummeln an ihren Geschützen. Hier ist nichts los. In der Baixa aber sind die Leute zufrieden. Man sieht frohe Gesichter. Eine Frau mit Kind sieht sich die Auslage eines Spielwarengeschäftes an. Sie scheint etwas außerhalb des Geschehens zu stehen. Was haben Sie zu all dem hier zu sagen? Es lebe die Freiheit. Die Leute fangen an zu laufen und jetzt ist offensichtlich, dass Gerüchte hin und her gehen. Sie flüchten. Es fallen Schüsse. Da sind Leute von der PIDE auf den Dächern. Sie hetzen Hunde auf uns. Da hat einer einen Stock aufgehoben, andere einen bereit. Die Leute fangen an zu laufen und jetzt ist offensichtlich, dass Gerüchte hin und her gehen. Sie flüchten. Es fallen Schüsse. Da sind Leute von der PIDE auf den Dächern. Sie hetzen Hunde auf uns. Da hat einer einen Stock aufgehoben, andere ein paar Bretter dort von der Baustelle. Dann haben sie auf den Hund eingeschlagen. Wir sind dort runter, trugen sogar die Nationalfahne vorne weg und diese Hurensöhne eröffnen das Feuer. Sie haben mich sogar getroffen. Hier sehen Sie mal. Meine Hose ist zerrissen. Ja. Das können wir bestätigen. Hunde schießen Blut. Und was passiert im Augenblick? Wie sieht's bei euch aus? Unsere Situation ist irgendwie lächerlich. Wir stehen hier alle am Platz der Barmherzigkeit, absolut isoliert vom restlichen Geschehen. Ein Ultimatum. 15 Minuten. 15 Minuten. Es wird ein Ultimatum gestellt. Die haben 15 Minuten, sich zu ergeben. Dann sehen wir weiter. Die haben 15 Minuten. Wer wird das Ultimatum aussprechen? Dann sehen wir weiter. Der Kommandant. Wer wird das Ultimatum aussprechen? Da kommt er schon. Wo ist er denn? Da kommt er schon. Der unglaublich dicke Nachbar von nebenan watscht vorbei, sagt, wir schicken die Kinder heute nicht in die Schule. Es ist Revolution. Es gibt kein Durchkommen. Hier ist alles verstopft. Es ist das Volk, das sich nicht bewegt. Aber da kommt etwas in Bewegung, das heute Morgen um 4 Uhr begann. Dies ist ein extrem wichtiger Augenblick. Erschreckend gar. Die Tore der Kaserne bleiben verschlossen. Die Geschütze sind auf die Tore gerichtet. Die Motoren der Sturmwagen springen an. Die Soldaten gehen in Deckung. Der Kommandant gibt letzte Anweisungen. Sie hören es sicherlich. Wir hören es. Der unglaublich dicke Nachbar von nebenan watschelt herbei, sagt, wir schicken die Kinder heute nicht in die Schule. Es ist Revolution. Alle sind so beeindruckt. Zum letzten Mal. Ich verlange augenblickliche Aufgabe. Der Bus hält am Ministerium für Übersee. Wir laufen zurück ins Viertel, stolpern die Treppchen hoch und wieder runter, patrouillieren im Park. In den Gebüschen stehen die Pimmelmänner, wie immer. Nimm die Hand vom Obst. Wir lachen und klatschen in die Hände. Wir robben uns im Großeinsatz ganz nah ans Geschehen heran. Die Straße ist gesperrt. Die Soldaten spielen an ihren Geschützen. Für unser Dienstmädchen Nazaré findet die Revolution aber nicht statt. Sie nimmt einen Stein, wirft und ruft, schämt euch, ihr Schmutzfinken. Das Signal wurde über Radio gegeben. Ein Cut-up von Katharina Frank. Mit Originaltönen aus der Radioreportage Odia 25 d'April, Diario de Uma Revolução von Pedro Larrangera. Produziert beim RDP Lissabon. Stimmen Katharina Frank und Matthias Mauersberger. Realisation Katharina Frank. Ton und Technik Thomas Stern. Produktion Bayerischer Rundfunk 2007. Redaktion Herbert Kapfer.